WDR 2. Stichtag. Trommeln und fremdartige magische Rituale. Wer je einen Trip nach Haiti gewagt hat, kommt an Voodoo nicht vorbei. Und sei es auch nur an einer Vorstellung für Touristen. Das Mädchen kniete, Auge in Auge mit dem Ziegenbock. Die Hände des Priesters bewegten sich unaufhörlich über ihren Köpfen. Ich konnte die großen, weit geöffneten, blauen Augen der Ziege sehen und die großen, schwarzen, starrenden Augen des Mädchens. Und ich hätte schwören mögen, dass die schwarzen Augen sich langsam in jene des Tiers verwandelten, während eine menschliche Seele aus den blauen Augen blickte. So beschreibt der amerikanische Journalist William Beulah Seabrook 1929 eine Voodoo-Feier auf Haiti. Sein Buch »Die magische Insel« ist am Grusel-Image des Voodoo in Hollywood und in der westlichen Welt nicht ganz unschuldig. Die Jahre 1915 bis 1934, wo die Amerikaner Haiti besetzt hatten. Und das war die Zeit, wo alle die Märchen um Voodoo herum erfunden worden sind, die ersten Horrorfilme. Sagt Henning Christoph, Gründer des Essener Voodoo-Museums. Voodoo ist eine Religion, die ursprünglich aus Afrika stammt. Wiege des Voodoos ist in Benin. Und Voodoo bedeutet einfach nur Gott, Gott oder Geister. Der Voodoo kennt eine Vielzahl von Geistwesen, die sogenannten Loa. Einige von ihnen sind wohltätig, andere zerstörerisch. Sie alle sind für Gläubige Mittler zum einzigen Gott des Voodoo, auf Kreolisch Bondje genannt, der zu weit entfernt ist, um vom Menschen direkt angesprochen werden zu können. Mit dem Sklavenhandel kommt die afrikanische Religion in die neue Welt. Besonders in Haiti fasst sie Fuß. Für die Sklaven aus Afrika ist das Festhalten an ihrer Ursprungsreligion ein wichtiger Akt des Widerstands. Mit dem Katholizismus, den man ihnen mit Gewalt aufdrängt, gehen sie kreativ um. Sie integrieren die katholischen Heiligen einfach in ihren Geisterkult. Noch heute besagt ein geflügeltes Wort: 90% der Haitianer sind Katholiken, aber 100% glauben an Voodoo. Jahrhundertelang wird Voodoo in Haiti bekämpft. Von den französischen Kolonialherren und der katholischen Kirche. Doch 200 Jahre nach der Unabhängigkeit des Inselstaats geschieht ein kleines Wunder. Präsident Jean-Bertrand Aristide, ein geweihter katholischer Priester, verleiht Voodoo am 4. April 2003 in Haiti den Status einer offiziellen Religion. Als Religion unserer Vorfahren ist Voodoo ein wesentlicher Teil unserer nationalen Identität. Eine Aussage, die kaum treffender sein könnte. Die Traditionen des Voodoo geben den Haitianern Halt im Chaos. Denn Staatskrisen, Erdbeben und Wirbelstürme durchschütteln Haiti regelmäßig und haben es zu einem der ärmsten Länder der westlichen Welt gemacht. Zwar kennt der Voodoo tatsächlich blutige Opferriten und Schadenszauber, doch wird gerade letzterem dank Hollywood viel zu viel Gewicht beigemessen, sagt Henning Christoph vom Essener Voodoo-Museum Soul of Africa. Also Voodoo ist zu 85% Heilung und Schutz und 15% ist die Schadensmagie. Der Heilungsaspekt des Voodoo ist in Haiti nicht unwichtig, denn in dem bitterarmen Land mangelt es an allem, auch an medizinischer Versorgung. Und Voodoo kann tatsächlich helfen, durch Naturheilkunde, Placebo-Effekt und Suggestion. In einer Zeremonie müssen Menschen in Trance gehen. Wenn sehr viele Menschen in Trance gehen, das hat natürlich eine unglaubliche psychische Wirkung auf einen Kranken. Priester sind sehr gute Psychologen. Die gehen davon aus, gerade bei jüngeren Menschen, dass die Krankheiten psychosomatisch sind. Und wenn sie das spirituell heilen können, dann sind sie schon sehr weit. Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.